Herzlich willkommen zu einem neuen Torfer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot The French Dispatch von Wes Anderson. Ja, und damit kommen wir offiziell zu dem Film, den ich dieses Jahr am sehnlichsten erwartet habe. Es ist natürlich ein Film von Wes Anderson. Wer diesen Podcast verfolgt und wer mich natürlich auch persönlich kennt, weiß, dass das ja keine Überraschung ist. Ich wollte diesen Film schon sehr, sehr lange sehen, denn auch dieser Film wurde aufgrund der Pandemie um über ein Jahr verschoben. Eigentlich hätte er letztes Jahr, glaube ich, im September oder August schon laufen sollen. Und ja, wie wir alle wissen, war das recht schwierig und deswegen hat man ihn dann verschoben. Worum ich jetzt letzten Endes aber dankbar bin, dass man ihn dann tatsächlich sicher im Kino sehen konnte und jetzt nicht irgendwie Sorge haben musste, oh, macht's nächste Woche wieder zu. Ich meine, dadurch, dass sein Release in den Oktober fiel, ist es natürlich nicht so sicher gewesen, wie das jetzt im Winter vor allem weitergeht. Also je länger der Film natürlich läuft, desto ungewisser ist natürlich trotzdem auch, wie sich die Situation entwickelt und ob gewisse Sachen vielleicht doch wieder in einen Lockdown geraten. Und Kinos wären da sicher eines der ersten Opfer auf jeden Fall. Aber ja, das mal außen vor. Was ist The French Dispatch? Ich fange als allererstes mal mit dem Cast an, mit der Besetzung. Und selbst wenn ihr nicht so wirklich jetzt eine Ahnung habt, ich muss sie trotzdem alle mal vortragen, denn es ist wirklich mittlerweile absurd. Es ist der 10. Film von Wes Anderson und mit jedem Film wächst seine Besetzung einfach. Es gibt viele Stammspieler, die immer dabei sind, die immer ja, in seinen Filmen irgendwo auftauchen, selbst wenn es winzige Rollen sind. Und mit jedem Film, ja, wie so Sammelkarten, sammelt er ein, zwei neue, unglaublich tolle Darsteller. Und die Besetzung hier ist mittlerweile wirklich vollkommen absurd. Also wir haben hier Bill Murray natürlich als den Urklassiker unter den Wes Anderson-Darstellern, kann man sagen. Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Owen Wilson, Benicio del Toro, Frances McDormand, Timothy Chalamet erstmals auch dabei, Willem Dafoe, Tony Revolori, Elizabeth Moss, Saoirse Ronan, Adrian Brody, Lea Seydoux, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Steve Park, Henry Winkler ist dabei, Liev Schreiber, Edward Norton und ja, sogar Angelica Houston, die man zuletzt in die Tiefseetaucher wirklich gesehen hat, ist hier aber im Original noch als Erzählerin mit dabei. Und ja, dieser Cast ist absurd und das ist, macht natürlich auch immer Spaß bei Wes Anderson, sodass man wirklich in jeder noch so kleinen Rolle jemanden sieht, den man kennt. Und es sind halt auch wirklich immer Hochkaräter. Also es ist natürlich auch ein Ritterschlag, überhaupt mitspielen zu dürfen in einem Wes Anderson-Film mittlerweile. Und ja, man merkt auch jedem immer an, die Leute haben da eindeutig richtig Spaß dabei. Also das kommt immer durch, völlig egal, welche Rolle diese Leute spielen. Man merkt diesen Produktionen immer an, dass sie von Herzen kommen und dass sie mit sehr viel Liebe gemacht werden. Das ist hier auch keine Ausnahme. The French Dispatch, ja, ist da nicht eine Anomalie oder eine Enttäuschung. Überhaupt nicht. Es ist, ja, Wes Anderson wirklich auf Anschlag gedreht. Das kann man mal ganz klar sagen. Jeder, der vielleicht an manchen Stellen schon mal in Berührung mit seinen Filmen hatte und sich vielleicht manchmal dachte, ja, der Stil ist mir vielleicht ein bisschen zu extrem, ein bisschen zu künstlich oder zu gewollt oder halt sehr speziell, ja, dann ist das nicht euer Film. Also hier, The French Dispatch ist wirklich der Film, in dem Wes Anderson komplett jede Zurückhaltung aufgibt und wirklich vollkommen in seinen Stil verfällt und wirklich diesen auch noch weiterentwickelt an manchen Stellen. Aber wirklich auch alles zusammen auf die Leinwand bringt, was wir jemals von ihm gesehen haben. Also es gibt ganz viele Techniken, die er in unterschiedlichen Filmen vielleicht stärker oder mehr benutzt hat. Und hier kommen sie alle auf einmal. Hier kommen sie alle zusammen. Aber worum geht es eigentlich in The French Dispatch? Es ist das erste Mal, also ich habe ja gesagt, es gibt einige Sachen, die sich auch geändert haben. Einige Dinge, die neu sind für ihn. Und das ist vor allem schon mal erstmal die Form dieses Films. Es ist nämlich ein Episodenfilm. Das Ganze dreht sich primär um The French Dispatch. Das ist ein Magazin, das wöchentlich wahrscheinlich erscheint. Ich gehe davon aus, weil die Vorlage, worauf The French Dispatch basiert, sehr eindeutig ist. Und ja, es geht letzten Endes um die Arbeit der Autorinnen in diesem Magazin. Es ist ein fiktives Magazin, ein amerikanisches, das aber wiederum in einem fiktiven Ort in Frankreich angesiedelt ist, zumindest die Redaktion. Das Ganze spielt in den 60er Jahren, das habe ich zumindest angenommen. Und ja, es geht eben um einzelne Autoren und ihre Geschichten. Und so erleben wir den Film in mehreren Episoden. Und ja, folgen den Journalisten dabei in ihren einzelnen, ja, Recherchen. So geht es in der einen Geschichte zum einen mal um das Porträt eines komplizierten Künstlers, also der ist wirklich kompliziert und eigenwillig, und das liegt schon mal daran, dass er sein ganzes Leben im Gefängnis sitzt und dort seine Kunst eigentlich, ja, berühmt wird erst. Danach folgt eine Reportage über die Auseinandersetzung zwischen dem Staat und einer Studentenbewegung und ja, in der dritten und letzten Geschichte letzten Endes machen wir einen klassischen Abstecher, wie es in solchen Magazinen üblich ist, in die kulinarische Kritik, die Restaurantkritik, wenn man so sagen will. Und auch diese nimmt aber natürlich vollkommen absurde Züge an, so wie es bei Wes Anderson ja üblich ist. Und was soll ich sagen, es macht einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß. Wie gesagt, ich habe schon angesprochen, die Stilmittel, die Wes Anderson immer wieder benutzt hat, die hier auf Anschlag gedreht werden, und es kommt hier auch wirklich alles zusammen. Also es sind die Tracking-Shots klassischerweise dabei, es wird mit ganz, ganz tollen, liebevollen Miniaturen auch wieder gearbeitet, also eben irgendwelche Sets, die halt in klein nachgebaut werden und dann eben, dass für den Zuschauer nicht offensichtlich vielleicht ist, dass es eine Miniatur ist. Natürlich klassisch die Bildgestaltung, also Symmetrie ist hier auch wieder an ganz vielen Stellen oder generell die Gestaltung jedes Bildes. Also das Setdesign ist auch elaborierter als je zuvor, würde ich sagen. Also es hat auch wirklich gefühlt jede Bildeinstellung hat ein völlig neues Set und einen völlig anderen Ort. Ich weiß nicht, wie viele Sets es in diesem Film gibt, also man könnte mitzählen, und wenn man daraus ein Trinkspiel macht, wie oft die Location wechselt oder wie oft ja, einfach nur das Set komplett anders aussieht plötzlich. Ich glaube, man wäre halt nach 15 Minuten betrunken. Es ist halt völlig extrem. Unglaublicher Aufwand natürlich dementsprechend auch von der Crew. Was hier von denen verlangt ist, glaube ich, mehr als je in einem anderen Wes Anderson-Film. Der Soundtrack ist natürlich wieder klassisch. Er ist einzigartig. Es sind einfach Songs dabei, die man nicht mehr heute viel hört. Und natürlich gibt es aber auch komponierte Musik von Alexandre Desplat, der schon seit einigen Jahren Filme von Wes Anderson ja komponiert und auch generell einer der aktuellsten, bekanntesten Filmkomponisten überhaupt ist. Und was zum Beispiel aus Grand Budapest wieder mitkommt, ist auch ein bisschen die Formatspielerei. Also Wes Anderson hat ja in Grand Budapest Hotel verschiedene Bildformate gewählt, je nachdem, wie das in die Story gepasst hat. Das macht er hier auch wieder nur ein bisschen. Er arbeitet mit Splitscreen, was wir schon von ihm kennen. Es gibt Untertitel im Film, die aber dann eindeutig in die Erscheinung des Films einfach eingebunden sind. Also es ist nicht zufällig, wie diese Untertitel auftauchen. Sie stehen nicht einfach unten am Rand, ganz normal, sondern sie tauchen im Bild irgendwo auf. Sie ploppen auch auf. Sie sind auf eine bestimmte Art und Weise formatiert. Es gibt die klassischen Slow-Motion-Spaziergänge, die man aus Darjeeling Limited zum Beispiel kennt. Und es gibt eben auch neue Stilmittel, die er persönlich noch nicht verwendet hat, die aber nicht jetzt unbedingt von ihm erfunden wurden. Also zum Beispiel gibt es auch eine Art Fake-Slow-Motion, nenne ich es mal. Also wir sehen ja einige Momente in diesem Film, sehen wir in ja nicht nur Zeitlupe, fast in ja Freeze-Frame im Grunde festgefroren. Und die Kamera fährt an diesen Momenten vorbei, aber die Leute in diesen Momenten, das Ganze ist nicht tatsächlich eingefroren, sondern wir sehen auch ganz leicht, dass die Leute ein bisschen wackeln und so tun, als ob sie ja im Grunde in einem Freeze-Frame stecken würden. Und das ist so liebevoll und natürlich auch wieder extrem aufwendig gemacht. Die Leute ja heben nicht einfach nur die Hand und versuchen so stehen zu bleiben, sondern es sind extreme Gesten, die dort vollführt werden. Irgendwelche Gläser, die von einem Tablett fallen, die halt alle logischerweise dann drapiert und festgeklebt werden müssen und festgebunden. Und ja, also wie gesagt, jeder Shot ist ein Kunstwerk. Das ist immer bei Wes Anderson so, aber hier ist es extremer denn je zuvor. Wirklich jede Sekunde kann man stoppen. Allein schon, wie ich auch gesagt habe, durch die vielen Setwechsel, allein dadurch, dass jede Sekunde eigentlich eine neue Szene kommt und ein völlig neuer Ort und man immer stoppen könnte und jede einzelne Einstellung sich eine Minute angucken könnte, bis man auch nur ansatzweise alle Details erfasst hat, und man hat diese Zeit eigentlich gar nicht. Es gibt tatsächlich zwischendrin sogar eine Zeichentricksequenz letzten Endes. Also er baut hier alles Mögliche ein, was er je gemacht hat. Dieses Zeichentrick eben geht am ehesten in die Richtung seines Stop-Motions, würde ich sagen. Also alles, was wir je gesehen haben. Es ist ein Film, der einen sehr belohnt, wenn man viel von Wes Anderson gesehen hat, allein dadurch, weil man extrem die Entwicklung sieht und natürlich auch dieses Rückbesinnen auf all das. Also es ist, gleichzeitig bringt er neue Techniken mit ein, aber alles, was er je ausprobiert hat und was funktioniert hat, kommt hier halt auch wieder zum Tragen. Die klassischen Zoom-Shots natürlich, eben wie gesagt, die Symmetrie überall. Dann, was er auch exzessiv nutzt, ist den Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Film. Also das ist extrem stark in diesem Film, das war sonst noch nie so viel. Und so kann man unterm Strich hier schon mal, was das angeht, sagen, es ist visuell das größte Werk, was Wes Anderson hier gemacht hat. Also rein auf einem optischen Level ist es unfassbar, was hier zu sehen ist, und es macht auch wirklich unfassbar Spaß. Es ist ja fast wie auf einem Rummelplatz, man sieht andauernd irgendwas Neues und alles bewegt sich und alles ist aber unfassbar liebevoll und bis ins kleinste Detail gemacht. Das ist eben das, wo man einen starken Unterschied und einen starken Cut setzen muss zu Filmen, die auch ja extremes Spektakel bieten und unfassbar viel auf der Leinwand passiert. Jetzt als extremes Negativbeispiel nehme ich mal die Transformers-Filme. wenn diese ja, Transformers, wenn diese Roboter, wenn die da einfach durch die Gegend hüpfen und sich transformieren und rumschlagen, dann passiert auch unglaublich viel im Bild. Und natürlich sitzen da auch ganz viele visuelle Effekt-Mitarbeiter in Kleinstarbeit da und animieren das alles. Und ich will die Arbeit von diesen Leuten überhaupt nicht kleinreden. Aber es ist so viel, dass man dem gar nicht mehr folgen kann. Und das ist bei Wes Anderson nie der Fall. Ich kann immer dem Ganzen folgen, aber ich weiß auch immer, boah, wenn ich jetzt hier stoppen würde, es wäre einfach ein Gemälde für die Wand und ich könnte so viele kleine Sachen sehen. Und manchmal ertappt man sich fast dabei, dass man ja fast sich zwingt, nicht der Handlung zu folgen, sondern einfach mal kurz die Figuren im Bild, man will sie eigentlich kurz ignorieren und einfach mal kurz den Rest anschauen, weil so viel Schönes da drin ist und eben alles wirklich extrem detailreich. Also wirklich, das Set-Design, es ist wirklich auf einem völlig neuen Level, auch für einen Wes Anderson. Also er hatte immer schon diesen Hang zu dieser fast puppenhausartigen Ausgestaltung und das ist hier halt einfach noch extremer geht's einfach nicht. Ob das jetzt eben Miniaturen sind oder was auch immer, es ist spektakulär und dementsprechend unglaublich schön zu sehen und das ist auch etwas, da bin ich mir sicher, ich könnte diesen Film noch 5-mal gucken und ich würde immer noch neue Dinge erleben und sehen, weil es eben so vollgespickt ist mit allem Möglichen. Im Gegensatz dazu, muss man tatsächlich sagen, ist die Story relativ leicht. Emotional wird es hier eher leichtfüßig. Es gibt keine allzu tiefgründigen, schweren Töne. Das gibt es nämlich bei Wes Anderson schon auch manchmal. Das unterschätzen Leute manchmal. Also man erinnert sich jetzt an Grand Budapest Hotel, wo natürlich letzten Endes auch immer mal wieder ernste Töne mit angeschlagen werden, obwohl das ja ebenfalls alles in einer scheinbar fiktiven Welt spielt, wie hier auch The French Dispatch. Aber letzten Endes gibt es immer hier, ja, ernste Bezüge auf unsere Welt. Und das ist ja in The French Dispatch wahrscheinlich am allerwenigsten. Und das irritiert vielleicht ein bisschen, denn das Ganze ist vor allem auch ein Liebesbrief an den kreativen Reportagenjournalismus. Und explizit geht es hier um ein ganz besonderes Blatt, ein ganz besonderes Magazin, was hier explizit die Vorlage bildet. Und deswegen wirkt das vielleicht ein bisschen widersprüchlich, wenn ich sage, hier gibt es weniger reale Bezüge oder weniger ernste Aussagen, obwohl der Bezug so eindeutig in den Realismus ist. Und zwar das Magazin, auf das sich Wes Anderson hier ganz klar bezieht, ist der New Yorker. Kennt vielleicht die meisten vom Namen zumindest her. Das ist ein wöchentliches Magazin in den USA, was sich aber ja weltweit eben ja einer Berühmtheit erfreut und auch weltweit gelesen wird. Es ist ein Magazin, was seit 1925 existiert das. Es war schon immer bekannt dafür, dass es ja nahe am Zeitgeist ist, dass es sehr modern ist, allein schon für die Zeiten, in der es entstanden ist. Darin gibt es unglaublich detaillierte Reportagen und das Magazin ist bekannt für extremes Fact-Checking, dass alles wirklich sehr genau recherchiert wird und ja alles wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet wird. Und dementsprechend passt der New Yorker auch total gut eigentlich zu Wes Anderson und hätte eigentlich schon immer gut zu ihm gepasst, weil eben da auch diese Parallelen in der ja, detaillierten Ausarbeitung dieses Magazins, das passt super gut dazu, wie Wes Anderson seine Filme angeht. Und The New Yorker eben, wie gesagt, ist ein unglaublich bekanntes Magazin, hat Reportagen drin, hat aber auch immer wieder Kurzgeschichten drin gehabt von ja, den bekanntesten Autoren der letzten 100 Jahre. Also ob hier ein J.D. Salinger, Wladimir Nabokov, Truman Capote und selbst ein Stephen King. Sie alle haben auch schon in The New Yorker veröffentlicht und auch dieser Aspekt kommt natürlich hier in dem Film vor, dass es auch um fiktive Stories teilweise geht oder Sachen ausgeschmückt werden. Aber eben vor allem ist es eben ein Liebesbrief, ja, an den Journalismus und an die kreativen Geschichten, die der Journalismus erzählen kann. Abseits der ganz normalen Tagesnews, der Sachen, die wir halt jeden Tag wissen müssen, gibt es eben diese unglaublich tollen Reportagen und der New Yorker ist da sicher ganz weit oben mit anzusiedeln, wenn es um kreative Geschichten geht und auch Geschichten, mit denen wir im Alltag als ja, Leser nicht unbedingt in Berührung kommen und das alles aufzubereiten und uns lebhaft zu erzählen. Und ja, also es ist kaum zu verschweigen, dass Wes Anderson wahrscheinlich ein großer Fan des New Yorker immer war und ist. Und hier dementsprechend, ja, es ist eine riesige Hommage an dieses Magazin, das kann man schon ganz klar sagen. Aber keine Sorge, man kann den Film auch absolut genießen, wenn man keinen Bezug zum New Yorker hat. Aber es macht halt nochmal mehr Spaß zu wissen, okay, hier und da gibt es ganz konkrete Anspielungen. Manche Figuren basieren auf ganz konkreten Autorinnen. Also das, oder selbst die Geschichten, die teilweise im Film erzählt werden, sind sehr klar auf Geschichten bezogen, die der New Yorker mal gebracht hat. Aber das ist alles, es wird einem nicht mit Holzhammer um die Ohren gehauen, wenn man das nicht kennt. So, das ist nicht schlimm. Das ist interessant, sich danach reinzulesen. Ich kannte zum Beispiel auch nicht, mir war zum Beispiel auch nicht klar, dass ganz konkrete Autoren hier bei Wes Anderson dargestellt werden. Mir war durch den Trailer klar, okay, es geht in die Richtung eines Magazins wie der New Yorker. Das liegt vor allem am Cover, das Filmposter zu The French Dispatch erinnert schon sehr stark an ein Cover vom New Yorker. Der New Yorker ist sehr bekannt dafür, dass er immer gezeichnete Cover benutzt, die unglaublich unterschiedlich in ihren Stilen sind, aber sehr, sehr, ja eben, sehr, sehr detailverliebt auch und ja, einfach unglaublich schön anzusehen. Und das, ja, passt, wie gesagt, wieder eigentlich wie die Faust aufs Auge zu Wes Anderson. Und ja, dementsprechend, dass das als Rahmenhandlung oder das als Info auch, dass natürlich der Bezug hier schon zur Realität ist, aber die Geschichte, die natürlich in einem Wes Anderson-Film erzählt wird, zumindest in den letzten paar, ist immer sehr der Realität enthoben, was passiert und auch wie alles optisch passiert. Also hier ist auch Physik nicht immer ganz realistisch und es geht darum auch gar nicht, sondern was dieser Film vor allem will und deswegen vielleicht auch meine Betonung, dass er eher leichtfüßig ist, dieser Film will auf jeden Fall eine richtig gute Zeit machen. Und der Film weiß auch genau, wie lang er sein soll. Er ist auf keinen Fall zu lang. Ich glaube, er läuft 110 Minuten und dann ist auch Schluss und das ist perfekt. Also er verliert sich nicht in Geschichten, die einen nicht interessieren. Und das Ganze ist, ja, neben dem Episodenfilm, was ja neu ist für Wes Anderson, und diesem Liebesbrief an den Journalismus, ist es natürlich auch noch irgendwie ein Liebesbrief an Frankreich. Wes Anderson macht das ja immer wieder, dass er in seinen Filmen sich andere Kulturen ansieht. Und er erzählt sie oder er stellt sie dar, so wie er sie persönlich vielleicht ein Stück weit wahrnimmt. Also dementsprechend, manche kritisieren das auch, manche sagen auch manchmal, dass er zu sehr mit Klischees aufwartet und Sachen vielleicht vereinfacht darstellt. Also ich erinnere mich noch, dass es damals sogar Kritik gab bei The Darjeeling Limited, ob das nicht irgendwie ein bisschen bizarr ist, dass hier die Hauptfiguren weiße Menschen sind, die durch Indien reisen und eben diese Kultur erleben. Aber das, was für mich immer an dieser Kritik gehinkt hat, war, dass Wes Anderson nie einen Hehl daraus macht und nie verschweigt, dass es das Ganze auf jeden Fall aus seiner Sicht zu betrachten ist. Und er sich auch da selber ironisiert und auch die ganze Situation. Und er immer, ja, das eigentlich in den Vordergrund stellt und sagt, hey, das Ganze ist ja so, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das gerne hätte. Und vielleicht ist auch irgendwo ein Kern Wahrheit dabei, aber es steht ja nie zur Debatte oder zur Diskussion, ob das Ganze 100% realistisch ist. Sondern es ist ja, ja, es ist einfach oft sein Liebesbrief und sein weirdes Kaleidoskop auch irgendwo, wie er ja fast als Tourist in diesen Kulturen das Ganze wahrgenommen hat oder was er für Berührungspunkte damit hatte. Und ja, dementsprechend, ich kann auch gar nicht so viel mehr zu Wes Anderson sagen und zu diesem Film The French Dispatch. Ich glaube, es ist völlig klar geworden, ich fand den Film wirklich großartig. Er hat mir unglaublich gut gefallen und mich einfach unterhalten von der ersten bis zur letzten Minute. Das Ganze sind eben drei Geschichten, die eben so ein bisschen dieses Blatt näher bringen und die Journalisten. Nicht jede der drei Geschichten ist gleich gut, würde ich sagen. Man merkt schon, dass unterschiedliche Geschichten unterschiedlich stark unterhalten, sage ich jetzt einfach mal so ganz plump formuliert. Ich möchte nämlich an dem Film auch wirklich nicht so viel spoilern. Also guckt ihn euch einfach an. Er macht wirklich Spaß, wenn ihr was mit Wes Anderson anfangen könnt. Wenn ihr generell schon immer ein bisschen auf der Kippe wart, ob ihr mögt, was der macht, dann wird euch das hier nicht abholen. Denn das ist hier nicht eine Neuerfindung des Wes Anderson, auch wenn er hier definitiv neue Techniken mit reinnimmt und Stile. Sondern es ist irgendwo auch ein Greatest Hits Album. Also hier ist wirklich alles drin, was er je gemacht hat und das Ganze noch ein bisschen weiter gedacht. Und das macht halt für jemanden wie mich, der das Ganze halt schon immer liebt, unfassbar viel Spaß. Wenn man da nicht so angetan ist, dann wird das vielleicht auch eine Qual sein, so einen Film zu gucken. Also für mich eine extrem starke Empfehlung. Ich bin auch sehr froh, dass der Film mir jetzt so gut gefallen hat, wie er es tatsächlich getan hat. Denn auch nicht jeder Wes Anderson Film ist für mich gleich gut. Ich mag sie wirklich so gut wie alle, außer sein absolutes Erstlingswerk Bottle Rocket. Das ist nicht ganz mein Schemata, aber alle anderen mag ich sehr gerne, aber auch da gibt es natürlich eine Rangordnung und The French Dispatch, jetzt so nach dem ersten Eindruck, ich habe den Film gerade auch erst gesehen, ja, nach diesem ersten Eindruck muss ich sagen, dass es einer meiner Lieblinge ist. Es ist nicht mein Favorite, ich glaube auch nicht, dass er das wird, bei mir bleibt das tatsächlich The Darjeeling Limited aus höchst subjektiven Gründen und trotzdem ist es ein Film, wo ich nach dem Kinobesuch gleich wusste, der wird auf jeden Fall in meinem Regal landen. Der macht so viel Spaß und so eine gute Zeit. Also Wes Anderson schafft es auch immer wieder, einen unglaublich aufzuheitern. Und selbst wenn er zwischendurch ernstere Töne anschlägt, und die fehlen hier auch nicht vollkommen in diesem Film. Also es gibt hier schon auch ernstere Themen, die angeschnitten werden, aber sie werden wirklich ganz klar nur angeschnitten. Also während er in anderen Filmen von sich eben wie in The Darjeeling Limited oder auch in The Royal Tenenbaums damals teilweise sehr ernste Sequenzen hat, in denen es ja um sehr düstere Themen teilweise auch geht, die eben ja sich da einfügen in dieses bunte Puzzle aus wirren Figuren und absurden Geschichten, so tut er das hier doch deutlich weniger. Das hier ist auf jeden Fall, ja, eine fiktive Welt. Vielleicht ist es auch ein bisschen so The Grand Budapest Hotel weitergedacht. Grand Budapest Hotel war ja auch eine fiktive Welt mit, ja, klaren Bezügen zur Realität. Und das Ganze hatte irgendwie so eine ganz eigene Logik, das ganze Universum, ganz eigene Regeln. Und vielleicht hat er darauf aufgebaut und hat sich mit The French Dispatch nicht gesagt, ich gucke mir jetzt nur ein fiktives Hotel und dessen, ja, Welt an und wie es dort abläuft, sondern ich erweitere das Ganze ein bisschen. Und in The French Dispatch macht er das genau durch diese verschiedenen Reportagen, dass er sagt, okay, ich gucke in ganz verschiedene Teile der Welt zum Teil und gucke einfach, was wäre, wenn meine Welt dort auch existieren würde, in völlig verschiedenen Zusammenhängen, eben ob es jetzt ein Gefängnis ist oder eine Studentenrevolution, das alles aber ganz klar durch seinen Filter. Und wenn ich überhaupt ansonsten einen Kritikpunkt anbringen sollte, ist vielleicht, der Film ist diesmal sehr extrem dialoglastig, also das ist oft bei ihm so, dass es einzelne Figuren gibt, die sehr, sehr viel sagen. Das ist hier nochmal mehr, hier wird sehr, sehr viel geredet und das ist nicht das Problem an sich, weil das macht auch oft Spaß. Für mich persönlich vielleicht waren die Untertitel manchmal ein Ticken zu schnell. Nicht viel, also es wird in dem Film auch teilweise Französisch gesprochen. Ich spreche kein Wort Französisch, muss ich sagen. Und wie gesagt, sind die Untertitel auch oft kreativ hier in den Film eingebaut. Also sie ploppen irgendwo im Bild auf. Und dadurch, dass man also nicht immer diese sichere Referenz hat, ich gucke auf den unteren Rand, sobald Französisch gesprochen wird und sehe sofort, was gesprochen wird, sondern die Sachen ploppen nach und nach auf. Sätze werden in 4, 5 Einblendungen nach und nach aufgetragen in der deutschen Übersetzung. Und manchmal ist das ein bisschen schnell vielleicht. Also es gab 1, 2 Momente, wo ich den Satz nicht ganz zu Ende lesen konnte, aber ich habe deswegen nie den Bezug verloren zum Film. Das wäre noch das Einzige, was ich anbringen könnte, dass das vielleicht für mich persönlich ein Ticken zu schnell war. Aber ich bin auch nicht der schnellste Leser, muss man ganz klar sagen. Also unterm Strich, es ist definitiv, wie gesagt, das visuell großartigste Werk von Wes Anderson. Es ist absolut überdreht und schrill, aber halt alles immer noch völlig in seinem Stil. Also alles passt hier wie die Faust aufs Auge auch zusammen. Ich kann gar nicht genug Lobeshymnen eigentlich sagen und dementsprechend fällt diese Folge auch einfach kürzer aus. Wenn ich an einem Film wenig auszusetzen habe und auch relativ schnell eigentlich auf den Punkt bringe, was hier alles so toll ist, wie gesagt, all die Techniken, die er bis jetzt verwendet hat, eben kommen hier wieder zum Tragen. Und vielleicht war es für euch jetzt noch interessant zu wissen, was der reale Bezug dazu ist zum New Yorker. Man muss auch sagen, was er wirklich geschafft hat, also zumindest bei mir, ich bin wirklich kurz davor, ein Abo beim New Yorker abzuschließen, weil ich habe dieses Magazin immer auf dem Schirm gehabt, ich habe einzelne Sachen daraus auch immer mal wieder gelesen. Ich war immer ein großer Fan der Cover, teilweise folge ich auch einzelnen Künstlern, die für den New Yorker illustrieren, folge ich dann auf Instagram und Co. schon seit ein paar Jahren, weil ich einfach toll finde, was die machen. Und das war immer mein stärkster Bezug zum New Yorker und ich glaube, dafür ist es auch weltweit am bekanntesten für diese tollen Cover. Aber ja, auch diese Geschichten, die vor allem in diesem Magazin erzählt werden, sind halt wirklich außergewöhnlich. Und also, wenn irgendetwas dafür plädiert, dass Journalismus auch Geld kosten muss und dass wir Journalisten brauchen und dass sie uns die Welt ein Stück weit offenbaren, wenn wir selbst nicht vielleicht in der Welt herumkommen, also dann ist es dieser Film auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kenne wenig Filme, die eine größere Hommage an den kreativen und den gut recherchierten Journalismus darstellen. Dementsprechend, das war es auch schon vom Toffhofer Podcast und von dieser Kritik. Wie gesagt, The French Dispatch ist, glaube ich, nicht schwer, sich auszurechnen, dass wir am Ende des Jahres noch einmal kurz über diesen Film sprechen werden, denn er ist definitiv unter meinen Favoriten des Jahres und auch unter den Favoriten meiner Wes Anderson-Reihe, würde ich sagen, wenn ich jetzt da eine offizielle Hackordnung machen würde, ist er schon auf jeden Fall in der oberen Hälfte, sage ich mal. Also er macht einfach wirklich, wirklich Spaß und ich hoffe doch, dass wir noch viele, viele Filme von ihm sehen werden. Das war jetzt sein 10. und der Mann wirkt keines Stückes ermüdet oder also als hätte er keine Ideen mehr. Und ja, wie gesagt, wenn man das mag, dann ist das ein Fest. Und wenn man es nicht mag, dann wird es sich auch nicht mehr ändern. Weil ich glaube nicht, dass Wes Anderson, also mit dem Film sagt er vielleicht auch endgültig, das hat er mit Grand Budapest Hotel eigentlich auch schon angekündigt, er wird sich jetzt nicht komplett neu erfinden. Er wird neue Stilmittel finden, so wie er sich auch mit Stop Motion schon ausprobiert hat. Aber er wird nicht von heute auf morgen einen nüchternen, völlig realistisch gedrehten Film abliefern. Das wird nicht passieren. Dementsprechend, das war es jetzt endgültig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Toffhofer Podcast.